Kapitel 7. Samstag. Pünktlich um 9 Uhr ist Gassan in der Sprachschule. Die Regisseurin ist schon da. Ruth gibt ihm seinen Text. Was? Soll ich den ganzen Text auswendig lernen? Das geht aber nicht so schnell. Lies den Text ein paar Mal. Du musst ihn nicht auswendig lernen. Stell dir einfach vor, du möchtest dich für einen Sprachkurs anmelden und stellst dazu Fragen. Die andere Schauspielerin spielt die Sekretärin in der Sprachschule. Wir üben das zuerst ein paar Mal. Keine Angst, das kriegt ihr schon hin. Nach einer halben Stunde geht es los. Die Regisseurin ruft: Ruhe bitte! Szene 3. Der Kameramann antwortet: Kamera läuft. Ruth gibt Gassan ein Zeichen. Er geht die Straße entlang, liest die Kursangebote im Schaufenster und geht in die Sprachschule. Dann geht er zur Rezeption. Halt! Ruft die Regisseurin. Gassan bleibt stehen. Habe ich was falsch gemacht? Ja, nimm bitte deine Mütze ab. Also, du gehst die Straße entlang, liest die Kursangebote und am Eingang zur Schule nimmst du deine Mütze ab, okay? Okay. Dann ruft die Regisseurin: Szene 3, die zweite.